Abschnitt 4 aus Oliver Twist, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 42. Kapitel. Nancy wird verhindert, ihr Rosa Maley gegebenes Versprechen zu erfüllen. Fagin benutzt Noah Claypole als geheimen Emissär. Wie vollkommen eingeweiht Nancy in alle Verstellungskünste auch war, vermochte sie doch, die Gemütsbewegungen nicht gänzlich zu verbergen, die das Bewusstsein ihres Schrittes bei ihr hervorbrachte. Sie erinnerte sich, dass sowohl der listige Jude als der brutale Sykes sich in das Geheimnis von Anschlägen, die sie vor allen anderen verborgen hielten, eingeweiht hatten, und zwar im vollkommenen Vertrauen auf ihre Treue und über allen Verdacht erhabene Zuverlässigkeit. Und so schändlich jene Anschläge, so ruchlos die Urheber derselben sein mochten, so erbittert sie selbst gegen den Juden war, der sie Schritt vor Schritt tiefer und immer tiefer in einen Abgrund von Verbrechen und Elend geführt hatte, aus welchem kein Entrinnen möglich. Es gab doch Augenblicke, wo bei ihr eine mildere Stimmung gegen ihn eintrat und der Gedanke ihr Unruhe verursachte, dass ihn endlich infolge der von ihr gemachten Enthüllung sein lange gemiedenes und freilich vollkommen verdientes Schicksal ereilen möchte. Doch waren dies nur vorübergehende Gedanken und Gefühle bei ihr, deren sie sich aus Macht der Gewohnheit nicht gänzlich zu erwehren imstande war. Denn ihr Entschluss stand fest und ihr Charakter war derart, dass sie sich durch keinerlei Rücksichten bewegen ließ, einen einmal in das Auge gefassten Zweck wieder aufzugeben. Ihre Besorgnis für Sykes würde ein noch stärkerer Beweggrund gewesen sein, zurückzutreten, solange es noch Zeit war. Allein sie hatte ausbedungen, dass ihr Geheimnis streng bewahrt werden sollte, hatte keinen Faden an die Hand gegeben, der zu seiner Entdeckung führen konnte, hatte um seinetwillen sogar das Anerbieten einer Zuflucht vor allem sie umgebenden Laster und Elende zurückgewiesen, und was konnte sie mehr tun? Sie war und blieb entschlossen. Obgleich aber alle ihre inneren Kämpfe so endeten, erneuerten sie sich doch fortwährend und ließen auch ihre Spuren zurück. Nach wenigen Tagen sah sie blass und abgezehrt aus. Bisweilen beachtete sie gar nicht, was um sie her vorging, und nahm an Gesprächen keinen Teil, bei welchen sie sonst die lebhafteste und lauteste gewesen sein würde. Und bisweilen lachte sie wieder ohne Heiterkeit und lärmte ohne Zweck oder Veranlassung. Zu anderen Zeiten und oft einen Augenblick darauf saß sie schweigend niedergeschlagen, hinbrütend, den Kopf auf die Hände gestützt da, während gerade die Anstrengung, womit sie sich dann wieder aufraffte, noch stärker verkündete, dass sie Unruhe empfand und dass ihre Gedanken mit ganz anderen Dingen als denen beschäftigt waren, die von ihren Gesellschaftern besprochen wurden. Der Sonntagabend war gekommen und die Glocke der nächsten Kirche schlug 11. Sykes und der Jude unterbrachen ihr Gespräch und horchten. Und aufblickend und noch gespannter horchte Nancy. »Eine Stunde vor Mitternacht«, sagte Sykes, das Fenster öffnend und nach seinem Stuhle zurückkehrend. »Auch ist's neblig und finster. Eine gute Geschäftsnacht.« »Ah, ja«, sagte Fagin, »es ist sehr schade, Bill, dass es eben nichts gibt zu tun.« »Ja, hast du mal recht«, entgegnete Sykes barsch. »Es ist umso mehr schade, da ich obenein recht in der Laune dazu bin.« Der Jude schüttelte seufzend den Kopf. »Wir müssen die verlorene Zeit wieder einzubringen suchen, wenn wieder was Gutes eingefädelt ist«, fuhr Sykes fort. »So ist's recht, mein Lieber«, erwiderte Fagin, sich erdreistend ihn auf die Schulter zu klopfen. »Es freut mich herzinnig, euch hören zu reden, so.« »Freut dich herzinnig, so meinetwegen«, sagte Sykes. Ha, lachte der Jude, als wenn ihm schon diese sehr geringe Einräumung eine Gemütsergötzlichkeit wäre. Ihr seid heute Abend der echte, wahrhaftige Bill, wieder ganz ihr selber, mein Lieber. Mir ist's, als wär ich ein ganz anderer, wenn du mir die alte, welke Tatze auf die Schulter legst. Runter damit, rief Sikes, die Hand des Juden zurückschleudernd. Wird euch schlimm dabei, Bill? Erinnert's euch ans Gefasstwerden? Fragte der Jude, entschlossen, keine Empfindlichkeit zu zeigen. Ja, aber ans Gefasstwerden vom Teufel, nicht von nem Häscher. Von Adam her ist kein Mensch gewesen mit nem Gesicht wie das deinige. Müsste denn sein dein Vater, und dem wird wohl jetzt und sein grauer Bart versenkt, sofern nicht Satan selber dein Vater ist, was mich eben nicht wundern würde. Fagin erwiderte nichts auf diese Schmeichelei, sondern zupfte Sikes am Ärmel und wies nach Nancy hin, die ganz in der Stille den Hut aufgesetzt hatte und eben hinausgehen wollte. »He da, Nancy«, rief Sikes, »wohin will die Dirne bei dieser Nachtstunde?« »Nicht weit.« »Was ist das für eine Antwort? Wohin willst du?« »Ich sage, nicht weit.« »Und ich sage, wohin? Hast du gehört?« »Ich weiß nicht, wohin.« »Dann weiß ich's«, sagte Sikes mehr aus Eigenwilligkeit, als dass er einen bestimmten Grund gehabt hätte, sich Nancys Ausgehen, wohin es ihr beliebte, zu widersetzen. »Nirgend, setz dich wieder hin.« »Ich bin unwohl, wie ich euch schon gesagt habe, und muss frische Luft schöpfen.« »Steck den Kopf aus dem Fenster raus, das ist ebenso gut.« »Das ist's nicht, ich muss Bewegung haben.« »So, du sollst aber keine haben,« entgegnete Sikes, stand auf, verschloss die Tür, zog den Schlüssel aus, riss dem Mädchen den Hut vom Kopfe und warf ihn auf einen alten Schrank. »Willst du jetzt ruhig bleiben, wo du bist, oder nicht?« »Ich kann auch ohne Hut gehen,« sagte Nancy erblassend. »Was soll dies bedeuten, Bill? Wisst ihr auch, was ihr tut?« »Ob ich weiß, was?« »Fagin, sie ist von Sinnen, denn sie würde sich's sonst nicht herausnehmen, solche Worte zu mir zu sprechen.« »Ihr macht's danach, dass ich etwas Verzweifeltes tue,« murmelte Nancy, beide Hände gegen die Brust pressend, als wenn sie einen heftigen Ausbruch gewaltsam zurückdrängen wollte. »Lasst mich hinaus, in dieser Minute, in diesem Augenblick.« »Nein!« schrie Sikes. »Fagin, sagt ihm, dass er mich gehen lässt. Ich rat's ihm, hört ihr?« rief Nancy mit den Füßen stampfend. »Ob ich dich höre?« »Ja«, rief Sikes zurück, »und wenn ich dich noch ein paar Augenblicke höre, so soll dich der Hund dermaßen an der Kehle packen, dass er dir die kreischende Stimme herausreißt. Was fällt dir ein, Weibsbild? Was steckt dir im Kopfe?« »Lasst mich gehen«, sagte Nancy flehend, setzte sich an die Tür auf den Boden nieder und fuhr fort. »Bill, lasst mich gehen. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Wisst's wahrlich nicht. Nur eine einzige Stunde.« »Ich will mich vierteln lassen«, rief Sikes, sie sehr unsanft beim Arme fassend, »wenn ich nicht glaube, dass die Dirne verrückt, toll und verrückt geworden ist. Steh auf!« »Ich stehe nicht eher auf, als bis ihr mich gehen lasst, nicht eher«, schrie Nancy. Sikes blickte sie eine Weile an, er sah den rechten Augenblick, fasste plötzlich ihre beiden Hände, zog die Sträubende in ein anstoßendes Gemach, setzte sich auf eine Bank, warf sie auf einen Stuhl und hielt sie gewaltsam nieder. Sie bat und suchte, sich ihm abwechselnd mit Gewalt zu entziehen, gab endlich, als es 12 geschlagen hatte, ganz erschöpft ihre Versuche auf, und Sikes verließ sie mit einer durch mehrfache kräftige Beteuerungen unterstützten Warnung, um zu Fagin zurückzukehren. »Was für ein sonderbares Geschöpf die Dirne ist«, sagte er, den Schweiß sich abwischend. »Das mögt ihr wohl sagen, mögt ihr wohl sagen, Bill«, versetzte der Jude nachdenklich. »Was meinst du denn, was ihr im Kopfe gesteckt hat, noch so spät mit Gewalt ausgehen zu wollen? Du musst sie besser kennen als ich. Was meinst du, Jude?« Eigensinn, glaub ich, Weibertrotz und Eigensinn, mein Lieber, antwortete Fagin achselzuckend. Glaub's auch, ich dachte, dass ich sie zahm gemacht hätte, sie ist aber so schlimm wie je. »Noch schlimmer, Bill. Ich habe so etwas erlebt, noch niemals an ihr und um solcher geringen Ursach.« »Ich auch nicht. Es scheint, mein Fieber steckt ihr im Blut und will nicht raus, was?« »Mag wohl sein, Bill.« »Ich will ihr ein bissel Blut abzapfen, ohne den Doktor zu bemühen, wenn sie es wieder so macht.« Der Jude nickte Billigung. »Sie war Tag und Nacht um mich«, fuhr Sykes fort, »als ich auf der Seite lag, während du wie ein falscher Kujon, der du bist, dich fernhieltest. Wir hatten die ganze Zeit nichts zu beißen und zu brechen, und ich glaub, es hat sie verdrießlich gemacht, und sie ist unruhig geworden, weil sie so lang hat im Haus sitzen müssen, hey?« »Ganz recht, mein Lieber«, erwiderte Fagin flüsternd. In dem Augenblicke trat Nancy wieder herein und setzte sich an ihren gewohnten Platz. Ihre Augen waren rot geschwollen, sie wiegte sich hin und her, warf den Kopf empor und brach nach einiger Zeit in ein Gelächter aus. »Was ist denn dies nun wieder?« rief Sykes erstaunt zu Fagin sich wendend aus. Der Jude gab ihm einen Wink, sie für den Augenblick nicht weiter zu beachten, und nach einigen Minuten saß sie wieder da wie vorhin. Er flüsterte Sykes zu, sie würde von nun an ganz ruhig bleiben, nahm seinen Hut und sagte ihm gute Nacht. An der Tür stand er still, drehte sich noch einmal um und bat, dass ihm jemand auf der dunklen Treppe leuchten möchte. »Leucht ihm runter«, sagte Sykes, der eben seine Pfeife füllte. »Es wäre schade, wenn er hier selbst den Hals bräche und den Hängezuschauern nichts zu gaffen gäbe.« Nancy geleitete den alten Mann mit dem Lichte hinunter. Auf der Hausflur angelangt, legte er den Finger auf den Mund und flüsterte ihr in das Ohr. »Was hattest du, liebes Kind?« »Wieso«, erwiderte sie gleichfalls flüsternd, »warum du ausgehen wolltest mit Gewalt, wenn er«, sagte Fagin mit dem knöchrigen Finger nach oben zeigend, »wenn er ist so barbarisch gegen dich, er ist ein Tier, ein unvernünftiges, wildes Tier, warum?« »Nun«, sagte sie, als er den Mund dicht an ihrem Ohre und die Augen dicht vor den ihrigen innehielt. »Lass jetzt so gut sein«, fuhr der Jude fort, »wollen ein anderes Mal sprechen davon. Du hast einen Freund an mir, Kind, einen treuen Freund. Ich hab auch die Mittel, wenn du willst, dich rächen an ihm, der dich behandelt wie einen Hund, schlimmer als seinen Hund, dem er schmeichelt bisweilen doch. So komm zu mir, was ich dir sage.« »Er ist nur ein Tagesfreund, aber mich kennst du von alters her, Nancy, von alters her.« »Ich kenne euch sehr wohl«, antwortete das Mädchen, ohne die mindeste Bewegung zu zeigen. »Gute Nacht.« Sie trat zurück, als er ihr die Hand reichen wollte, sagte ihm aber noch einmal mit fester Stimme »Gute Nacht«, erwiderte den Blick, den er ihr zuwarf, mit einem hinlängliches Verstehen andeutenden Zunicken, und verschloss die Tür hinter ihm. Fagin kehrte gedankenvoll nach seiner Wohnung zurück. Er stand schon seit langer Zeit in dem Glauben, in welchem ihn das soeben Vorgefallene bestärkte, dass Nancy der schlechten Behandlung, welche sie von dem brutalen Sykes erfuhr, müde geworden sei und eine Neigung zu einem neuen Freunde gefasst habe. Ihr verändertes Wesen, dass sie so häufig allein ausging, ihre verhältnismäßige Gleichgültigkeit gegen den Vorteil oder Schaden der Bande, für welche sie vormals so großen Eifer bewiesen hatte, und dazu ihr so heftiges Verlangen, an diesem Abende und gerade zu einer bestimmten Stunde das Haus noch verlassen zu wollen, dieses alles unterstützte seine Annahme und überzeugte ihn fest von der Richtigkeit derselben. Der Gegenstand dieser neuen Liebschaft des Mädchens befand sich unter den Leuten seines Anhangs nicht. Er musste mit einer Alliierten wie Nancy eine schätzbare Erwerbung sein, die es galt, so bald als möglich zu machen. Auch war noch ein anderer und finsterer Zweck zu erreichen. Sykes wusste zu viel und seine plumpen, beleidigenden Reden hatten Fagin darum nicht minder verletzt und gestachelt, weil er es sich nicht merken ließ. Nancy konnte es nicht entgehen, dass für sie, sobald sie sich von ihm trennte, keine Sicherheit vor seiner Wut war und dass er dieselbe ohne allen Zweifel auch an ihrem neuen Liebhaber auslassen würde, so dass die gesunden Gliedmaßen ja das Leben desselben in offenbarer Gefahr schwebten. Fagin glaubte, sie würde sich leicht bereden lassen, ihn zu vergiften. Weiber, dachte er, haben so etwas und noch Schlimmeres wohl schon getan, um die Zwecke zu erreichen, die das Mädchen jetzt verfolgt. Tut sie es, so werde ich von dem gefährlichen Halunken, dem Menschen, den ich hasse, befreit. Erhalte einen Ersatzmann für ihn und mein Einfluss über Nancy ist bei meiner Kenntnis dieses Verbrechens fortan ganz unbegrenzt. Dies waren seine Gedanken gewesen, während ihn Sykes allein gelassen und er hatte deshalb beim Fortgehen das Mädchen auszuforschen gesucht. Sie hatte keine Überraschung gezeigt, sich nicht angestellt, als ob sie ihn nicht verstände, vielmehr bewies der Blick, mit welchem sie ihm zum zweiten Male Gute Nacht gesagt, klärlich, dass sie seine Meinung sehr wohl gefasst. Aber sie weigerte sich vielleicht, in einen Anschlag auf Sykes Leben einzugehen, worauf es hauptsächlich ankam. »Wie kann ich meinen Einfluss bei ihr vergrößern?« dachte der Jude auf seinem Heimwege. »Welche neue Gewalt über sie kann ich mir schaffen?« Ein Gehirn wie das seinige ist fruchtbar an Hilfsmitteln. Sollte er sie nicht zur Fügsamkeit in seine Pläne bringen können, wenn er sie, sofern kein Geständnis von ihr zu erlangen war, von einem Kundschafter beobachten ließ, den Gegenstand ihrer neuen Leidenschaft entdeckte und Sykes, vor dem sie sich in hohem Maße fürchtete, alles zu enthüllen drohte, falls sie nicht einwilligte zu tun, was er von ihr verlangte. »Es wird angehen«, sagte er fast laut, »habe ich nur erst ihr Geheimnis, so darf sie mir's nicht abschlagen, so gewiss ihr an ihrem Leben liegt. Ich besitze die Mittel, Nancy, und nur Geduld, Sykes, ich hab euch beide.« Er wendete sich mit einer drohenden Handbewegung um und warf einen finsteren Blick nach der Straße zurück, wo er den verwegneren Bösewicht verlassen und senkte im Weitergehen die knöchrigen Hände in die Falten seines zerlumpten Mantels, die er zusammenkniff, als wenn er einen verhassten Feind zwischen den spitzigen Fingern hätte. Er stand am andern Morgen bei Zeiten auf und erwartete ungeduldig seinen neuen Verbündeten, der sich erst nach einem endlos scheinenden Ausbleiben zeigte und sogleich mit Gier über das Frühstück herfiel. »Bolter«, sagte der Jude, sich ihm gegenübersetzend. »Was gibt's?« erwiderte Noah. »Fordert nichts von mir zu tun, bis ich mit dem Essen fertig bin. Das ist der große Fehler hier. Es wird einem niemals Zeit genug bei den Mahlzeiten gelassen.« »Ei, ihr könnt doch sprechen beim Essen«, sagte der Jude, vom Grunde seines Herzens des jungen Freundes Essgier verwünschend. »Und es geht oben ein, noch besser, wenn ich spreche«, versetzte Bolter ein ungeheures Stück Brot abschneidend. »Wo steckt denn Charlotte?« »Ich habe sie ausgeschickt heute Morgen mit dem anderen jungen Frauenzimmer, weil ich wünschte, zu sein allein.« »Wollte nur, dass ihr der Dirne erst geheißen hättet, Brotschnitte mit Butter zu rösten. Nun schwatzt aber nur zu. Werde mich nicht stören lassen«, sagte Noah, und es schien in der Tat wenig auf sich zu haben mit der Besorgnis, dass er sich stören lassen dürfte, denn er war offenbar entschlossen, wacker fortzuarbeiten. »Ihr habt gestern gemacht eure Sachen gut«, sagte der Jude. »Sehr schön. 6 Schillinge, 9 Pence und einen halben Penny am allerersten Tage. Das Schratzchen wird euch machen reich. Vergesst nicht die 3 Bierkannen und den Milchtopf«, erwiderte Bolter. Nein, nein, mein Lieber, die Bierkannen waren große Geniebeweise, der Milchtopf aber war ein vollkommenes Meisterstück. »Ging wohl an für einen Anfänger«, bemerkte Mr. Bolter selbstgefällig. »Die Bierkanne nahm ich von dem Souterrain-Gitter runter und der Milchtopf stand draußen vor einem Gasthause. Ich dachte also, er möchte rostig werden durch den Regen oder sich erkälten, wisst ihr?« Der Jude stimmte in Mr. Bolters Gelächter, der seine Beschäftigung rüstig wieder fortsetzte, scheinshalber herzlich ein und sagte sich über den Tisch hinüberlehnend, »Ihr müsst mir ausrichten etwas, mein Lieber, das erfordert große Sorgfalt und Vorsicht.« »Fagin«, entgegnete Noah, »ihr mögt nur aber nichts Gefährliches von mir verlangen und mich nicht wieder in Polizeigerichte schicken.« »Denn ein für allemal, das gefällt mir nicht und ich will's nicht.« »Es ist dabei nicht die geringste Gefahr. Ihr sollt bloß bald obern ein Frauenzimmer.« »Ein altes? Ein junges? Nun, darauf verstehe ich mich gut genug. Trieb's schon mit Glück, als ich noch in die Schule ging. Was soll ich denn auskundschaften von der jungen Person?« »Wohin sie geht, mit wem sie verkehrt und womöglich, was sie sagt. Ich merke die Straße, wenn's eine Straße oder das Haus, wenn's ist ein Haus, und mir bringen so viel Kunde, als ihr nur vermögt.« »Was gebt ihr mir dafür?« fragte Noah begierig. »Wenn ihr es gut ausrichtet, ein Pfund, mein Lieber. Ja, ja, ein Pfund«, erwiderte Fagin, der ihn so sehr als möglich für die Sache zu interessieren wünschte. »Und das ist so viel, als ich noch nie habe gegeben für ein Stück Arbeit, wobei nicht war, viel zu gewinnen.« »Wer ist denn das Frauenzimmer?« »Eine der unsern.« »Hm, so. Ihr setzt Misstrauen in sie?« »Sie hat sich gewendet zu neuen Liebhabern, und ich muss wissen, wer die mögen sein.« »Verstehe schon, um das Vergnügen zu haben, sie kennenzulernen, wenn es respektable Leute sind, wie? Haha, verlasst euch auf mich. Wusste wohl, dass ich's würde können.« »Natürlich, natürlich. Wo ist sie? Wo muss ich ihr auflauern? Wann gehe ich los?« »Ihr sollt das alles hören von mir, mein Lieber, zu seiner Zeit. Haltet euch bereit nur und überlasst das Übrige mir.« 6 Abende saß der Kundschafter gestiefelt und in seinem Kärneranzuge da, bereit auf einen Wink von Fagin zu beginnen, und Abend für Abend kehrte der Jude verdrießlich nach Hause zurück und sagte, dass es noch nicht Zeit wäre. Am 7., einem Sonntagabende, trat er mit einem Vergnügen ein, das er nicht zu verbergen imstande war. »Sie geht aus heute Abend«, sagte er, »und ich bin gewiss, dass sie geht hin, da wo ist zu erforschen, was ich wünsche zu wissen. Denn sie hat allein gesessen den ganzen Tag, und der Mann, vor dem sie sich fürchtet, wird erst zurückkehren gegen Tagesanbruch. Kommt, kommt, folgt mir geschwind!« Des Juden Erregtheit steckte auch Noah an, der sogleich aufsprang. Sie verließen das Haus, eilten durch ein Straßen- und Gassenlabyrinth und langten endlich vor einem Gasthause an, in welchem Noah die Krüppel erkannte. Es war 11 Uhr vorüber und die Tür verschlossen. Sie öffnete sich aber auf ein leises Pfeifen des Juden und schloss sich wieder, als sie geräuschlos hineingegangen waren. Fagin flüsterte kaum, sondern besprach sich mit dem jüdischen Jünglinge durch stumme Zeichen, wies darauf nach dem kleinen Fenster hin und bedeutete Noah, auf einen Stuhl zu steigen und sich die im anstoßenden Zimmer befindliche Person anzusehen. »Ist das das Frauenzimmer?« flüsterte Noah. »Sie sieht vor sich nieder und das Licht steht hinter ihr. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen.« »Bleibt ruhig stehen«, flüsterte Fagin und gab Barney ein Zeichen, der sogleich hinausging, nach ein paar Augenblicken in dem anstoßenden Zimmer erschien, das Licht unter dem Vorwande, es zu schneuzen, vor das Frauenzimmer Nancy hinstellte, sie anredete und dadurch veranlasste, den Kopf emporzuheben. »Jetzt sehe ich sie«, flüsterte Noah. Deutlich? Würde sie unter Tausenden wiedererkennen. Nancy stand auf und schickte sich zum Fortgehen an. Er stieg eilig von dem Stuhle herunter und trat sacht mit Fagin hinter einen Vorhang. Gleich darauf ging Nancy durch das Zimmer und aus dem Hause hinaus. »Psst«, rief Barney, der ihr die Haustür geöffnet. »Jetzt!« Noah wechselte einen Blick mit Fagin und schlüpfte hinaus. »Links«, flüsterte Barney, »haltet euch linker Hand und auf der anderen Seite.« Noah sah Nancy beim Laternenscheine schon in einiger Entfernung. Er eilte ihr nach, folgte ihr so nahe, als es ihm klug deuchte, und hielt sich auf der anderen Seite, um sie desto besser beobachten zu können. Sie sah sich ängstlich ein paar Male um und stand einmal still, um einige ihr dicht nachfolgende Männer vorüberzulassen. Sie schien ihm weitergehend Mut zu gewinnen und einen sicheren und festeren Schritt anzunehmen. Der Kundschafter hielt sich in gemessener Entfernung hinter ihr und ließ sie nicht aus den Augen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. August 2024.